Mit Julis Lied hat alles angefangen. An einem Nachmittag im September. Nun ist es spät im Herbst. Der Apfeltrester dünstet wie Nebel aus dem neuen Schnaps. Seit 2 Stunden habe ich zugesehen, wie sich die blasse Sonne von meinem Fenster zurückzog. Ich brauche mich nicht zu rühren, bis das Licht auch die späten wenigen Blätter des Apfelbaums verlassen haben wird. Erst wenn mehr Dunkelheit als Helle in der Luft ist, kommen die Männer aus den Häusern, um in meinem Gasthaus zu trinken. So verbringe ich meine Sonntagnachmittage, indem ich die Zeitung lese, Schnaps trinke und das Licht beobachte, wie es nach Westen schleicht über die Grenze. Dann ist das Dorf am stillsten. Ich bin niemals fortgegangen, man kommt nicht fort von hier. Der Herr Pfarrer meint, es läge nur an mir. Er ist ein energischer Herr, aber es liegt nicht an mir. Eine halbe Stunde nach Westen züngelt die Grenze wie eine Schlange durch die Wälder. Nach Osten freilich liegt das Land offen. Aber ich kann mich nicht überwinden, entgegen der Richtung zu gehen, in der sich das Gestirn bewegt. Selten betreten Fremde die Wirtschaft. Karl und Lester sind die beiden Letzten gewesen. Ich zähle den Krieg nicht mit, die 1000 Toten, die damals grau in die Gaststube klirrten, in Zoten und Gedichte gehüllt. Sie haben in unserer Nähe eine Schlacht geschlagen, auf den Höhen, am Schwarzen Mann. Als sie vorbei war, wurden die Hügel stumm. Sie waren immer leise gewesen. Aber niemals leblos. Jetzt erstarrten sie. Heute haben sie endlich eine Botschaft gesandt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sprachen sie in das Sonntagnachmittagslicht ein paar Silben aus Ginster und Schnee, als flüsterten sie miteinander darüber, dass Karl und Lester fortgegangen sind. Als Karl und Lester zum ersten Mal in meine Wirtschaft kamen, an einem Nachmittag im September, ging ihnen das Gemurmel der Dörfer voraus. Der Geruch des Tresterschnapses, der immer in der Gaststube hing, veränderte sich, als sie über die Schwelle traten. Er wurde um eine Spur bitterer. Ich ahnte, dass etwas geschehen würde. Ich ahnte nicht, dass es schon in Julis Lied begann zu geschehen. Bin von Abend nach Brünn gegangen, zwischen Ginster und über den Schnee. Mein Blick war von der Fußspur gefangen, eines Mannes, den ich nicht sehe. Schlug mich eine Spur im Bann, hat ein Zeichen im Eis mich berührt. Meine Sehnsucht wird im stummen Tann von Ginster und Schnee erstickt. Der Weg von Amand nach Ulm ist weit, und den Mann ich nirgendwo seh. So werd ich erfrieren im dünnen Kleid zwischen Ginster und unter dem Schnee. Sie haben eine hübsche Stimme, Fräulein. Sie ist ganz ungeübt. Mag sein, aber mein Kamerad hier war nicht zu bewegen, weiterzugehen, als er Ihre Stimme hörte. Seit wann verwechselt ein Mann meine Stimme mit seinem Durst? Sie irren sich. Er hat weder Durst noch Hunger. Ich glaube Ihnen. Ihre Gesichter verraten es. Was verraten Sie? Ihr habt die Gesichter von Männern, die keine Lust zum Essen und Trinken haben. Wir sind aber bei bester Gesundheit. Was wollt ihr denn hier? Im nächsten Dorf, da ist im Gasthaus eine, die schenkt ihre Stimme in Gläser aus und reicht sie jedem Fremden. Meine Stimme ist dazu nicht geübt. Ich arbeitete im Keller an der Tresterpresse, als ich den, der Karl hieß, mit Juli sprechen hörte. Ich lasse Juli nicht gerne mit den Gästen allein, sie ist sehr jung und noch ungeschickt, so ging ich nach oben. Der Mann, der mit Juli sprach, war etwas kleiner als sein Begleiter. Aber groß waren sie beide und jung, höchstens 30. Der Größere trug einen Seesack über der Schulter. Ich roch den Kaffee, Schmuggler also. Sie hatten Uniformstücke jener Toten an, die bei uns die Schlacht geschlagen haben. Aber es war lange nach dem Krieg. Juli, hast du die Herren gefragt, was sie bestellen wollen? Sie sagen, sie hätten weder Hunger noch Durst. Als ob Hunger und Durst nötig wären, um in ein Wirtshaus einzutreten. Ein Mann geht in ein Wirtshaus, weil er das Wunder sucht. Ich habe noch keinen Wirt getroffen, der das wusste. Sehen Sie, Fräulein, manchmal, wenn ein Mann die Tür einer fremden Kneipe sieht, eine dunkle Tür ganz zu, oder eine helle Tür, die einen schmalen, schwarzen Spalt lang offen ist, im Schatten von Kastanien oder im schmutzigen Licht einer Vorstadtstraße, ich sage, wenn ein Mann eine solche Tür sieht, dann hofft er, dass dahinter sich das Geheimnis verbirgt. Das Geheimnis, das er sein Leben lang sucht. Und was findet er? Den Fusel. Nicht nur den Fusel. Manchmal auch den Rausch. Und heute hat mein Kamerad hinter Ihrer Tür, Herr Wirt, sogar eine Stimme gefunden. Noch nichts weiter als die Stimme eines jungen Bauernmädchens, das ich in meine Wirtschaft genommen habe, weil sie daheim zu viele sind. Eine hübsche Stimme. Eine hübsche Stimme, aber ein trauriges Lied. Wir kennen nur wenige Lieder. Die meisten sind so traurig wie das vom schwarzen Mann. Vom schwarzen Mann? Die Juli sang es vorhin. Es wird behauptet, von Zeit zu Zeit müsse ein Mädchen aus unseren Dörfern der Fußspur eines Mannes folgen, der unsichtbar bleibt. Die Spur führt durch die Wälder auf die Höhen hinauf. Sie endet auf dem einsamsten der Hügel. Darum nennen wir ihn Schwarzer Mann. Man stellt sich vor, dass der Unsichtbare in Schwärze gehüllt ist und deshalb verborgen bleibt. Und das Mädchen? Kehrt niemals zurück. Eine trübselige Geschichte. Übrigens sagte mein Kamerad, er habe das Lied schon einmal gehört. In einer Gegend weit entfernt von hier. Schon möglich, solche Sagen gibt es überall. Aber warum reden eigentlich nur Sie? Warum sagt uns Ihr Kamerad nicht selbst, was er zu sagen hat? Weil er stumm ist. Schrecklich. Aber das kann doch nicht wahr sein. Er hat doch... Ach, so sind Sie es also wirklich? Ich habe es mir schon die ganze Zeit gedacht. Wer sind wir? Der Stumme und sein Begleiter. In den Dörfern spricht man von ihnen, oder besser gesagt, man flüstert. Was redet man von uns? Man sagt, noch niemals habe man verwegenere Schmuggler gesehen als Sie beide. Es ist leicht, verwegen zu sein, wenn die Polizei feige ist. Ja, die Polizei ist scharf hinter Ihnen her. Aber man erzählt glaubwürdig, Sie entzögen sich ihr in den Bezirk des schwarzen Manns. Ja, warum haben Sie sich eigentlich die Geschichte dieses Hügels erzählen lassen? Sie kennen ihn doch viel besser als ich. Den schwarzen Mann kenne ich. Aber seine Geschichte war mir neu. Ich bin nicht von hier. Und ich habe wenig Umgang mit den Menschen. Aber... Was ist, Juli? Er lügt. Du bist sehr unhöflich, Juli. Unhöflich und ungeschickt. Aber er hat doch gesagt... Na, was hat er gesagt? Er hat doch gesagt, der andere sei stumm. Na ja, gewiss, und hat er nicht vorher erzählt, dass der andere ihm draußen vor der Türe sagte, er habe mein Lied schon einmal gehört? Was ist nun wahr? Ist der andere stumm oder kann er sprechen? Sie hat recht. Du bist nicht so ungeschickt, wie ich manchmal denke, Juli. Was sagen Sie dazu, Herr? Nennen Sie mich einfach Karl. Das ist nur ein Vorname. Schmuggler haben keine Familiennamen. Erklären Sie uns, Herr Karl, ob Ihr Begleiter stumm ist oder sprechen kann. Das Fräulein Juli sollte meine Worte nicht so wörtlich nehmen. Mein Kamerad ist stumm. Aber ich habe gelernt, seine begrabene Sprache zu hören. Das soll man glauben. Das verstehst du nicht, Juli. Wenn man gelernt hat, still zu sitzen, kann man oft die todesten Dinge reden hören. Mein Kamerad ist kein totes Ding. Ja, ich wollte Sie nicht beleidigen. Juli, gib den beiden Herren einen Schnaps. Mhm. Apfelschnaps, nicht wahr? Man riecht es. Seitdem Sie in der Stube sind, riecht es nur noch nach Kaffee. Brauchen Sie welchen? Sind Sie von einem Grünen gesehen worden? Es war noch Nacht, als wir die Wälder verließen. Ja, dann kann ich einen Kaffee brauchen. Wie teuer ist er? Er ist billiger, als Sie denken. Oh, da wird sich aber der Herr Pfarrer darüber freuen. Ihr Pfarrer? Was hat denn der damit zu tun? Von der Hälfte des Geldes, das wir am geschmuggelten Kaffee verdienen, baut er seine Kirche wieder auf. Eine Art Ablass, wie? Ich habe schon immer vermutet, dass man sich in den Himmel hineinschmuggeln muss. Und ihr liefert das Geld auf Heller und Pfennig ab? Auf den Heller wohl, auf den Pfennig nicht immer. Unser Herr Pfarrer ist ein mächtiger Herr. Aber kommen Sie mit mir. Wir wollen unseren Handel nicht hier abschließen. Er nahm seinem Kameraden den Sack vom Rücken und folgte mir in den Keller. Ich sah noch, wie der Stumme sich an einen der Tische meines Wirtshauses setzte und wie Juli das Schnapsglas vor ihn hinschob. Unten wog ich zusammen mit dem, der sich Karl nannte, auf meiner Kartoffelwaage den Kaffee ab. 20 Pfund. Eine feine Sorte. Also, wie viel wollen Sie dafür? Kein Geld. Kein Geld? Lebensmittel also. Wollen Sie Eier, Butter, Mehl, Schnaps? Auch keine Lebensmittel. Es tut mir leid, ich habe sonst nichts, womit ich bezahlen kann. Wann fahren Sie das nächste Mal in die Stadt? In die Stadt? Ich fahre sehr selten in die Stadt. Würden Sie für uns einmal in die Stadt fahren und ein paar Dinge besorgen? Warum nehmen Sie nicht mein Geld und fahren selbst in die Stadt? Wir sind an die Höhen und Wälder gebannt. Ah, ich verstehe. Zu viel Polizei in der Stadt. Wahrscheinlich läuft eine Fahndung gegen Sie. Wahrscheinlich nicht nur wegen Schmuggel. Was soll ich für Sie besorgen? Ein Schachspiel, ein Kartenspiel, ein paar Bücher, die ich Ihnen aufschreiben werde. Das ist alles, was Sie für 20 Pfund Kaffee haben wollen? Das ist sehr viel. Ach, Sie sind verrückt, Sie können doch nicht von der Luft leben. Man kann sehr gut von der Luft leben, wenn man nur etwas Speise für die Seele hat. Ist das Kartenspiel eine Nahrung der Seele? Im Himmel. Für die Seele spielen. Vielleicht auch mit Karten, wer weiß. Ich sehe jeden Sonntagnachmittag ein paar Stunden lang, fast ohne mich zu bewegen, einem Streifen durchleuchteter Luft zu, wie er sich von meinem Fenster zurückzieht. Ist es das, was Sie meinen? Ja, das ist es. Wunschlos im Licht sein. Aber ich trinke dazu ein bisschen Schnaps. Es ist erlaubt. Ich werde Ihnen die Sachen besorgen. Vielen Dank, wir brauchen sie dringend. Es ist manchmal so langweilig dort oben. Dort oben? Auf dem Schwarzen Mann. Sie wollen mir im Ernst erzählen, dass Sie auf dem Schwarzen Mann leben? Warum nicht? Ist nur ein bisschen einsam. Es gibt dort nichts, worin Sie wohnen können. Sie irren sich. Die Bunker auf dem Schwarzen Mann sind nicht so gründlich gesprengt worden, als dass man nicht in einem von ihnen wohnen könnte. So? Und die Minenfelder? Das ist lebensgefährlich, dort herumzugehen. Wir kennen die Lage jeder Mine genau. Der Stumme und ich waren bei denen, die sie gelegt haben. Mann, was wollen Sie mir da weismachen? Das ist jetzt 5 Jahre her. 5 Jahre schon. Ich bin ganz aus der Zeitrechnung. Warum zum Teufel sind Sie denn überhaupt hierher zurückgekehrt? Zurückgekehrt? Wir sind nie fortgegangen. Also Sie behaupten, dass Sie seit der großen Schlacht, die den Krieg beendet hat, dort oben leben? Leben? Man kann es auch Leben nennen. Warum wollen Sie ausgerechnet mir diesen Bären aufbinden? Aber ich bin selbst schuld. Ich habe Sie ja gefragt, warum Sie sich in diesen Schlupfwinkel zurückgezogen haben. Ich habe Ihnen geantwortet, weil Sie der Erste in dieser gottverdammten Gegend an der Grenze sind, der mich gefragt hat. Man soll nicht fragen. Immer wenn man einen Menschen nach dem Grund seines Lebens fragt, kommt ein Verbrechen heraus. Wie meinen Sie das? Irgendein Verbrechen wird Sie in Ihr Versteck getrieben haben. Aber Sie täuschen... Erklären Sie mir nichts. Ich habe gar nichts gegen einen Mann, der eine große Untat begangen hat. Manchmal denke ich, ein großer Frevel ist besser als die Kette kleiner Gemeinheiten, mit denen sich die Menschen am Leben erhalten. Aber Sie täuschen sich. Wir haben kein Verbrechen begangen. Unsere Sünden sind gering. Wir waren Soldaten und jetzt sind wir Schmuggler. Und ihr lebt zu eurem Vergnügen auf dem schwarzen Mann? Nein. Ich sagte Ihnen schon, dass wir dort hinauf gebannt sind. Gebannt? Ja. Verzaubert. Verwünscht. Oder wie Sie das immer nennen wollen. Ah, ich verstehe. Irgendeine Tat oder vielleicht nur eine Erinnerung fesselt Sie an diesen Ort. Nein. Ein großer Zauberer. Ein Zauberer? Der, von dem ihr Fräulein Juli vorhin sang. Der Unsichtbare. Auf einmal begriff ich, ich hatte einen Irren vor mir. Ich habe in der Zeitung von einer Art Geistesgestörter gelesen, die mit so logischer Richtigkeit ihrem Wahn folgen, dass man sie lange für verständiger hält als die Gesunden. Sie bauen ein geschlossenes System um ihre fixe Idee. Dieser hier, der sich Karl nannte, hatte Julis Lied gehört und es sogleich in den Plan seines Irrsinns eingefügt. Schon oft habe ich mir überlegt, dass viele Pläne, die durch die Welt geistern, von logischen Irren ersonnen sind. Man hat nur noch nicht den Wahnsinn ihrer Urheber erkannt. Es ist so schwer festzustellen, wo bei einem Menschen die Gesundheit aufhört, die Krankheit beginnt. Außerdem liebt man nicht die Irren? In irgendeinem Winkel unserer Seele bewahren wir ein sonderbares Gefühl für sie. Ich empfand Sympathie für die seltsamen Vögel, die der kühle gelbe Septemberwind in meine Gaststube geweht hatte, den Stummen und den Irren. Karl hatte mich an Juli erinnert. Ich durfte sie nicht mehr lange allein lassen dort oben mit dem fremden Gast. Ich hatte sie zu Anfang ein paar Worte sprechen hören, dann war es still geworden. Mit einem Stummen kann man kein Gespräch führen. Ich bin gar nicht stumm. Mein Gott, bin ich erschrocken. Sie hören mich also? Natürlich höre ich Sie. Es ist nicht natürlich, meine Stimme zu hören. Warum denn? Ich bin doch nicht taub. Ich höre die Stimme eines Schwindlers, dem es gefällt, den Stummen zu spielen. Ich bin stumm. Ich bin stumm, ich bin nicht stumm. Das zählen Sie sich wohl an den Knöpfen Ihrer Jacke ab. Ja, es ist ein Auszählspiel für Kinder. Hören Sie. Nicht stumm. Im Kreis herum. Taub mit Ohren, du bist verloren. Gehört, gefühlt, von dir gespielt. Hübsch, sagen Sie es noch einmal. Stumm, nicht stumm, im Kreis herum. Taub mit Ohren, du bist verloren, gehört, gefühlt, von dir gespielt. Der Reim hat bei mir geendet. Von mir gespielt also. Von dir gespielt, ich kann's nicht ändern. Aber warum? Weil du mich gehört hast. Sind Sie denn wirklich stumm? Ich bin stumm. Und warum muss gerade ich Sie hören? Weil du, nun, weil du ein Glas bist, das noch keine Lippen gespürt hat. Weißt du, ein Glas, aus dem noch nie getrunken worden ist, da genügt schon die Schwingung einer Stimme, damit es vibriert. Ich habe Angst, Ihre Stimme klingt fremd. Ich bin von weit her. Dort, wo ich her bin, ist deine Sprache unbekannt. Aber Sie sprechen mich in meiner Sprache sogar mit du an. Die Stummen sprechen in allen Zungen der Welt. Und außerdem, in meiner Heimat sagen alle Menschen du zueinander. Wie heißt Ihre Heimat? Kentucky. Kentucky. Den Namen habe ich nie gehört. Es ist eine einzige Weide aus blauem Gras. Das Gras ist blau, sagen Sie? Es ist blau wie das Meer. Auf dem blauen Grasmeer weiden 100.000 purpurrote, fast schwarze Pferde. Und es muss schön aussehen. Am Abend wird der Himmel über dem blauen Gras und den dunkelpurpurroten Pferden eine riesige, helle Orange. Dann sitzen wir auf den Veranden unserer Häuser, deren Holz langsam verwittert, wiegen uns in den Schaukelstühlen, betrachten das Land und trinken den Roggenschnaps aus dem Norden. Es muss ein Märchenland sein. Es ist ein Land ohne Grenzen. Ohne Grenzen? Aber es muss doch irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Es geht wie ein Meer in andere Meere über. Herrlich. Wenn man hier lebt, wo die Grenze sich um einen schlägt wie eine Peitschenschnur, dann kann man sich ein grenzenloses Land gar nicht vorstellen. Möchtest du dorthin? Ich möchte schon. Obwohl du es nicht kennst. Ich aber kenne es. Vorhin, als ich dein Lied hörte, konnte ich einen Augenblick lang mein Heimweh nicht mehr aushalten. Deswegen kam ich herein. Ich entsann mich, dass ich dein Lied schon einmal bei mir zu Hause gehört hatte. Mein Lied? Aber Sie sagten doch, meine Sprache sei in Ihrem Land unbekannt. Es wurde natürlich in meiner Sprache gesungen. Am letzten Abend, ehe ich Soldat wurde, sang mir ein Mädchen das Lied vom Unsichtbaren. Das Mädchen sah dir ähnlich. Es hatte sehr, sehr dunkle Haare und eine Haut von der Farbe fast weißer Georginen. Sieht meine Haut so aus? Ja. Wie eine Blüte unter den schwarzen Strähnen des Regens im Herbst. Aber was ich noch sagen wollte, das Mädchen in meiner Heimat war, wie du, ein Glas, das noch von der Schwingung einer Stimme berührt werden konnte. Ich habe nicht daraus getrunken an jenem Abend. Und weil ich es nicht tat, wusste ich in der nächsten Nacht, als ich auf meinem Feldbett in der Baracke lag, dass ich nicht zurückkehren würde. Wer hindert Sie denn zurückzukehren? Der Unsichtbare. Der dort oben? Auf dem schwarzen Mann? Ja. Heilige Maria, Sie machen mir Angst. Sie sagen, Sie seien stumm und doch kann ich Sie hören. Und jetzt sagen Sie sogar, Sie hätten es mit dem Unsichtbaren zu tun. Ist Angst das Einzige, was du empfindest? Ich weiß nicht. Es ist auch ein Lied von blauem Gras und Purpurpferden und einem Orangenhimmel in ihrer Stimme. Das Märchen von einem Land ohne Grenzen und von Abenden in den Schaukelstühlen des Friedens. Willst du mit mir in dieses Land gehen? Vor einer halben Stunde haben Sie mich zum ersten Mal gesehen und jetzt fragen Sie mich schon, ob ich mit Ihnen in ein Land gehen will, dessen Namen ich nicht kannte, ehe ich ihn aus Ihrem Munde hörte. Ich weiß nicht einmal den Ihren. Ich heiße Lester. Lester. Ein fremder Name, weiter nichts. Aber bei uns gibt es Mädchen, die Juli heißen. Und warum sollte ich mit Ihnen kommen? Weil ich auf dich gewartet habe. Gewartet? Ich bin verloren gegangen, Juli. Und ich muss gefunden werden. Ich ging verloren, als ich eine Stimme hörte, die wie sprödes Glas klang und mir das Lied vom Unsichtbaren vortrug. Ich weiß, dass ich nur von einer solchen Stimme gefunden werden kann. Wenn du mich findest, können wir zusammen in mein fernes paradiesisches Land gehen. Aber Sie sind doch hier. Ich habe Sie doch gefunden. Ich bin nicht hier. Ich kann nur dort gefunden werden, wo ich verloren gegangen bin. Bei dem Unsichtbaren etwa? Ja, auf dem schwarzen Mann. Zuerst haben Sie mir ein schönes Märchen erzählt, aber jetzt ist ein böses daraus geworden. Es ist nicht böse, es ist überhaupt kein Märchen. Hörst du, wie dein Herz sich bewegt? Wohin bewegt es sich, Lester? Auf der Fußspur der Wirklichkeit. Auf dem Schnee des Grauens, den der Unsichtbare zwischen den Ginster wirft. Es wird kein Schnee sein, es werden keine Zeichen im Schnee sein. Ich selbst werde dich führen. Du selbst willst mich auf den Weg bringen, von dem noch keine zurückgekehrt ist. Sie sind nicht zurückgekehrt, weil sie denen, die sie fanden, in Fernen aus blauem Gras gefolgt sind. Ich kann es glauben oder nicht glauben. Glaubst du mir nicht? Nein. Ja. Und Lester, ich weiß nicht. Wenn ich dich ansehe, glaube ich dir. Küss mich, damit ich es weiß. Nicht hier. Erst auf dem schwarzen Mann kann ich dich küssen. Nein, jetzt. Du würdest es bereuen. Du kannst mich verachten, aber ich würde es nicht bereuen. Niemals würde ich dich verachten. Dann küsse mich. Ich warne dich. Ich warte. Du wirst mich fürchten. Ich warte. Lester, was ist das? Ich spüre den Druck deiner Lippen nicht. Küss mich doch feste. Ich spüre nichts. Ich spüre nichts. Auf dem schwarzen Mann wirst du mich spüren. Ich will nicht auf den schwarzen Mann, um deine Lippen fühlen zu können. Lass mich los. Du bist mir unheimlich. Lass mich los. Wirt, helfen Sie mir. Wo sind Sie? Ich habe dich gewarnt. Ich hörte Juli rufen. Rufen wie jemand, der in höchster Gefahr ist. Ich rannte nach oben in die Gaststube, gefolgt von dem, der sich Karl nannte. Oben hatte sich nichts verändert. Noch immer saß der Stumme am Tisch hinter seinem Schnapsglas. Noch immer stand Juli hinter der Theke. Aber ihr Gesicht war weiß wie eine Wand. Ihre Hände flogen. Was ist geschehen? Der da. Wie siehst du aus? Der. Warum hast du gerufen? Der. Ja, was ist denn mit ihm? Wollt ihr dir etwas zufügen? Zufügen, ja. Nein, er hat mit mir gesprochen. Gesprochen? Er ist doch stumm. Die ganze Zeit hat er mit mir gesprochen. Haben Sie es denn nicht gehört? Du weißt doch, dass man es im Keller hören kann, wenn oben jemand spricht. Keinen Ton habe ich gehört. Aber er hat wirklich gesprochen. Er hat gesagt, ich solle mit ihm auf den schwarzen Mann gehen. Gehört. Da. Da war es wieder. Was war wieder? Er spricht. Es ist eine Musik dabei. Eine Musik? Du fantasierst. Mit einem Reim lockt er mich auf die Fußspur. Auf die Spur des Unsichtbaren. Was ist denn nur in dich gefahren? Er sitzt da am Tisch und redet kein Wort. Dann ist ein Zauber im Spiel. Irgendwas stimmt da nicht. Sehen Sie nicht, dass das Mädchen ein Fieber in den Augen hat? Es ist wahr. Du hast einen heißen Kopf, Juli. Beschützen Sie mich, Wirt. Du bist krank. Obwohl du vor einer Stunde noch nicht krank warst. Seltsam. Herr Karl, Ihr Kamerad heißt doch Lester, nicht wahr? In der Tat, Fräulein Juli. Woher weißt du das? Lester hat es mir gesagt. Wie erklären Sie sich diesen Spuk, Herr Karl? Nun? Das Fräulein Juli muss in einer halben Stunde gelernt haben, wozu ich Jahre gebraucht habe, die begrabene Sprache des Stummen zu verstehen. Ach, Unsinn. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt. Es ist nicht gut für uns alle, wenn Sie zu lange hier bleiben. Kommen Sie gelegentlich wieder, wenn Sie Kaffee haben. Und sie gingen. Der Irre ging voran und der Stumme hinterher. Zwei große Kerle. In der Tür drehte sich der Stumme noch einmal um und sah Juli an, und Juli sah ihn an. Ich dachte, sie würden niemals wieder aufhören, sich anzusehen. Aber in Wirklichkeit dauerte der Blick höchstens eine Sekunde. Ich schickte Juli zu Bett. Als sie auf ihr Zimmer gegangen war, fiel mir auf, dass die beiden Schmuggler ihren Schnaps nicht angerührt hatten. Ein paar Tage später hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis. Fast jeder von uns hier im Dorf hat ein kleines Stück Bauernwald. Der meine liegt an der Straße, die auf den Schwarzen Mann führt. Wo er zu Ende geht, habe ich eine kleine Fichtenschonung angelegt. Dorthin gehe ich gerne. Ich setze mich auf einen Baumstumpf zwischen die jungen Fichten und die Brombeersträucher und blicke hinaus auf den weiten Hang, der sich zur Hochfläche hinaufzieht. Einst stand Hochwald auf ihm, aber jetzt ist er nur noch von den Stümpfen der abgeschossenen Bäume bedeckt. Jedes Mal, wenn ich ihn wiedersehe, erinnere ich mich an den rauschenden Aufschlag der Granaten, unter dem sie geknickt wurden. Das Sträßchen führt auf den Kamm hinauf, wo das Hochmoor beginnt. Niemand von uns ist seit Jahren dort hinaufgegangen, aber ich weiß, dass man von oben einen endlosen Blick über einen Ozean von flachen Tälern und Wäldern hat, die aus dem Westen herandrängen. Ein ziemlich geografisches Gefühl. Ich liebe Grenzen, weil an ihnen die Länder unsicher werden. Sie verlieren sich in Wäldern, zerfranzen sich in Karrenwegen, die plötzlich aufhören, in Radspuren, in Fußpfaden, unterm hohen gelben Gras, das niemand schneidet, in Sümpfen, Ödhängen, Wacholder, verrufenen Gehöften, Einsamkeit, Verrat und Bussardschrei. Niemand von uns geht dort hinauf, sagte ich. Aber eines Tages, als ich wieder einmal in meiner Schonung saß und einer Ringelnatter zusah, die sich träge durch das Oktobergras wand, hörte ich Schritte vom Sträßchen her. Ich wollte aufstehen und rufen, als ich Karl und Lester erblickte. Sie waren schon an den jungen Fichten vorbeigegangen, und ich sah sie nur noch von rückwärts, wie sie die verfallene kleine Straße entlang gingen, die sich über den Hang hinauf zum Hochmoor schlängelt. Das Moor breitet sich oben hin, bis zu den verfilzten Höhen am Schwarzen Mann. Sie wandten mir den Rücken zu, aber sie hätten mich auch nicht sehen können, wenn sie in umgekehrter Richtung gegangen wären, denn ich saß gut versteckt unter dem dunklen Fichtengrün. Sie bewegten ihre Köpfe, als ob sie miteinander sprächen. Aber ich konnte kein Wort hören. Das war höchst seltsam. Ich hörte das Geräusch ihrer Schritte ganz deutlich. Aber ich vernahm keinen Laut, der von ihren Lippen kam. Karl? Ja, was ist? Unsere Zeit hier oben geht zu Ende. Glaubst du? Ehe der erste Schnee fällt, werden wir frei sein. Dein Wort in Gottes Ohr. Was wirst du tun, wenn du frei bist? Nach Hause gehen, nach Masuren. Und du? Nach Kentucky. Wir werden also getrennt sein. Sehr weit voneinander getrennt. Ich sehe dich noch immer auftauchen im Schutz eines eurer Panzer, als ihr den Hügel heraufkamt. Bradleys Combat Team. Das war eine schöne Überraschung für euch. Es schien, als ob unser Feuer euch überraschte. Wir feuerten genau, nach der Weise preußischer Grenadiere. Aber dein Schuss hat meine Kehle nur gestreift. Es hat nur dazu genügt, mich stumm zu machen. Und das Geschoss aus einer Garbe deiner MP traf mich nur in die Schulter. Aber jedenfalls blieben wir liegen. Der Krieg war zu Ende für uns. Weißt du noch, wie anders die Welt war, als wir erwachten? Wir waren allein. Nur du und ich. Wir lagen 20 Schritte voneinander entfernt. Du griffst nach deiner Waffe. Und du nach der deinen. Und dann ließen wir die Waffen sinken. Wir sahen uns an. Es war still. So still war es den ganzen Krieg über nicht gewesen. Der Krieg war über uns hinweggerollt. In die Täler hinab. Er hatte uns vergessen. Glatt vergessen. Du wolltest mir etwas sagen, aber du konntest nicht mehr. Und ich verstand mich damals noch nicht darauf, dich zu hören. Unsere Verbandspäckchen waren an jenem Tage wichtiger als Worte. Es war Frühling. Ich roch auf einmal das Moos, in dem wir lagen. Wir lagen friedlich miteinander auf der Erde. Und du rauchtest eine von meinen Zigaretten. Ein paar Stunden später kam der Unsichtbare. Er trat mit der Nacht aus den Tannen hervor. Er sagte, ihr müsst warten. Und er sagte, ihr habt Glück gehabt. Der Krieg hat euch verloren. Aber nun müsst ihr warten. Bis ihr gefunden werdet. Denn alle, die im Kriege verloren gegangen müssen sind, müssen gefunden werden. Ruht euch aus. Macht es euch bequem. Ihr habt dienstfrei. Bis ich euch in die Heimat entlasse. An dem Tage, da ihr gefunden werdet. Und ihr habt Ausgang innerhalb meines Befehlsbereichs ohne Zapfenstreich bis zum Wecken. Eigentlich war sein Gerede gar nicht unheimlich. Nein. Nur trostlos. Man konnte seine Worte keinen Augenblick bezweifeln. Botschaften, die den Zweifel auslöschen, machen die Welt leer. Weißt du noch, dass wir danach nichts mehr empfanden? Der Regen regnete auf uns herab, aber wir spürten ihn nicht. Die Nacht war sehr kalt, aber wir schliefen ein. Am nächsten Morgen erhoben wir uns und begannen unser neues Leben. Wir fanden einen Bunker, den wir uns einrichteten. Etwas später begannen wir, umherzuwandern und zu schmuggeln. Wir warteten. Es war wie immer. Die halbe Zeit des Lebens steht der Soldat vergebens. Aber nun ist die Zeit zu Ende. Vielleicht. Das Mädchen wird kommen. Es hat große Angst. Sein Verlangen nach dem Wunder ist größer als seine Angst. Es wird sich erschrecken. Ehe du Juli rufst, lass es mich einmal bei dem Pfarrer versuchen. Gut. Ich werde noch so lange warten. Aber auch der Pfarrer wird dir nicht glauben. Niemand glaubt die Geschichte vom Unsichtbaren. Ich weiß einen, der sie glaubt. Wen meinst du? Den Wirt. Den? Er kennt das Geheimnis, aber er verrät es nicht. Nicht einmal sich selbst. Es genügt ihm, eine glühende Kohle unter der Asche des Unglaubens dieser Dörfer zu sein. Wann gehst du zum Pfarrer? Wenn unsere Schachpartie zu Ende ist. Es könnte sein, dass uns sonst keine Zeit mehr bleibt, sie zu beenden. Ich werde mich beeilen. Mein Läufer bedroht deinen rechten Turm. Und du hast einen deiner beiden Türme schon verloren. Ich habe einen Zug voraus. Ich bin weiß. Vergiss das nicht. Lester? Ja? Wirst du wirklich nach Kentucky gehen, wenn wir frei sind? Ich habe es Juli versprochen. Na schön. Ich gehe noch mal suchen. Es wird mir eine Weile schwerfallen, ohne dich zu leben. Sie kamen oben auf der Kammhöhe an und verschwanden aus meinem Blickfeld. Bis zuletzt hatte ich sie reden sehen, ohne dass ein Laut zu mir gedrungen wäre. Aber das war nicht das Merkwürdige. Es mochte sein, dass der Wind ihnen die Worte von den Lippen riss. Eine Stimme in mir hieß mich plötzlich, Karl und Lester zu folgen. Ich tat etwas, was keiner aus unserem Dorf seit Jahren getan hat. Ich überschritt die unsichtbare Grenze, die unsere Flur vom Bezirk des Schwarzen Mann trennt. Eine mir selbst rätselhafte Neugier trieb mich. Ich hetzte geduckt die Straße zum Kamm empor. Ich wollte sehen, wohin die beiden gingen. Oben angekommen, ließ ich mich hinter einen großen Wacholder fallen und blickte über die weiten Flächen des Moores, durch die sich der Weg schlängelte. Überall Moor, kaum unterschieden von den Feldern aus toten Baumstümpfen. Aber von Lester und Karl keine Spur. Ich hatte 2 Minuten für den Weg auf den Kamm gebraucht und ich überblickte ein Gebiet, zu dessen Überquerung man eine 30 Minuten braucht. Doch Lester und Karl waren nicht mehr zu sehen. Es war unerklärlich. Ich erhob mich und spähte umher. Nichts. Der Erdboden konnte sie doch nicht verschluckt haben. Waren sie in den 2 Minuten ins Moor geraten? Unsinn. Die Weite war leblos. Eine gelbe Kälte berührte mich auf einmal wie mit Fingern. Ich drehte mich langsam um und ging die Straße hinab. Als ich den Hügelkamm im Rücken wusste, begann ich zu laufen. Von da an hab ich gewartet. Und vor 2 Tagen geschah es. Es mochte gegen 11 in der Nacht sein. Ich saß allein in der Gaststube und wartete auf Juli, die sich den Abend freigenommen hatte, um nach Prüm ins Kino zu gehen, wie sie sagte. Um die späte Stunde also klopfte jemand an die Tür meines Wirtshauses. Ich hatte schon zugesperrt, ich rührte mich nicht, verspürte keine Lust mehr, einem verspäteten Säufer Bier auszuschenken. Wenn einer so spät kommt, bleibt er lange. Machen Sie auf, Herr Wirt. Ich muss mit Ihnen sprechen. Das ist doch der Pfarrer. Was will denn der noch so spät? Guten Abend, Herr Pfarrer. Das ist aber eine Überraschung. Ich muss sofort mit Ihnen sprechen. Er hatte etwas Gehetztes an sich. Unser geistlicher Herr ist ein energischer, muskulöser Mann. Er spricht schnell und bestimmt, aber niemals gehetzt. Ich bat ihn herein. Sperren Sie bitte wieder zu. Ja, wie Sie wollen. Sie kennen einen Mann, der sich Karl nennt. Einen Schmuggler. Ja, flüchtig. Er hat es mir gesagt. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Es ist gleichgültig, ob Sie etwas mit ihm zu tun haben. Er war gerade bei mir. Jetzt eben? Ja. Er allein? War Lester nicht mit? Lester, wer ist das? Sein Begleiter, ein Stummer. So, nein, er war allein. Und darf ich fragen, warum? Er hat mir eine unglaubliche Geschichte erzählt. Und ein ganz verrücktes Ansinnen an mich gestellt. Er sagte mir, Sie würden die Wahrheit seiner Angaben bestätigen. Ich? Welche Angaben? Ja, deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Aber ich will Ihnen der Reihe nach erzählen. Setzen Sie sich doch, Herr Pfarrer. Ja. Danke. Ich bin ein wenig außer mir. Er kam vor ungefähr einer Stunde. Ich wollte gerade zu Bett gehen, als es bei mir schellte. Genau wie ich vorhin vor Ihrer, so stand er vor meiner Tür. Er sagte, es ging um sein Seelenheil. Sein Seelenheil, ja. Naja, ich ließ ihn herein und führte ihn in mein Studierzimmer. So etwas gehört nun einmal zu dem Risiko in meinem Beruf. Irgendetwas war an ihm, was mich bewog, ihn nicht einfach wie einen Geistesgestörten oder wie einen Verbrecher zu behandeln. Ich geriet sogar in ein ernsthaftes Gespräch mit ihm. Sie sind meine letzte Hoffnung, Herr Pfarrer. Wenn Sie das, was ich Ihnen erzählt habe, nicht glauben, muss ich noch lange dort oben bleiben. Nehmen wir einmal an, diese ganze unglaubliche Geschichte sei wahr. Und es gäbe tatsächlich auf dem Schwarzen Main ein unsichtbares Wesen, das Sie in Bann geschlagen hat. Was erwarten Sie in einer solchen Sache ausgerechnet von mir? Sie sind Priester. Sie haben die Weihen. Erinnern Sie sich an die dritte der niederen Weihen? Das Exorzistat, meinen Sie? Ja. Natürlich erinnere ich mich. Sie haben den Auftrag und die Macht erhalten, den Teufel auszutreiben. Ah, ich verstehe. Sie halten den Unsichtbaren für ein teuflisches Wesen. Es wäre immerhin möglich. Es ist nicht möglich. Und warum nicht? Die Lehrmeinung der Kirche lässt keine freischwebenden Teufel zu. Wenn Sie den Teufel dahinter vermuten, dann steckt er nicht in den Fichten auf dem Schwarzen Mann, sondern in Ihnen, mein Lieber. Ich habe ihn aber doch gehört. Seine Stimme kam aus dem Dunkel auf mich zu. Vielleicht war es gar nicht der Teufel, vielleicht war es ein Engel. Das muss eine, nun sagen wir, eine akustische Täuschung gewesen sein. Was auch immer das für eine Stimme gewesen sein mag, sie ist Ihnen selbst entstanden. Sie weigern sich also, auf den Schwarzen Mann zu kommen und den, der dort umgeht, auszutreiben. Hören Sie einmal gut zu. Wenn Sie annehmen, der Teufel habe Sie in den Krallen, dann bin ich gerne bereit, mit Gottes Hilfe zu versuchen, ihm den Aufenthalt in Ihrer Seele zu verleihen. Aber das kann jetzt und hier geschehen. Auf den Schwarzen Mann gehen, das würde heißen, dass ich die Existenz eines Naturdämons zugebe, das Herumgespuke irgendeines heidnischen Flurgötzen. Ich würde dem Aberglauben an Gespenster die Türen zu den Herzen meiner Pfarrkinder öffnen. Das kann ich nicht zulassen. Es gibt keine Gespenster. Sie glauben nicht an Geister? Ich glaube an den Geist. Meine Kirche sagt, dass uns als höchstes Mittel, Gott zu erkennen, die Vernunft gegeben ist. Sie sind in meinem Fall nicht so sicher, wie Sie tun, Herr Pfarrer. Ich spüre es. Warum melden Sie die Sache nicht nach oben? Fragen Sie doch einmal beim erzbischöflichen Ordinariat an, wie Sie sich verhalten sollen. Vielleicht bekommen Sie eine ganz andere Antwort als die, die Sie mir jetzt geben. Wollen Sie mir in meine geistlichen Obliegenheiten hineinreden? Ich werde am Sonntag nach der Messe drei Vaterunser für Sie beten. Das ist das Einzige, was ich für Sie tun kann. Damit können Sie sich nicht aus der Affäre ziehen. Sie haben einfach Angst. Sie vermuten nur nicht zu Unrecht, dass man Ihnen Ihre Pfarre nimmt und Sie auf Ihren Geisteszustand untersuchen lässt, wenn Sie mit der Geschichte zum Bischof kommen. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt. Ich gehe ja schon. Es muss wohl leichter sein, eine Kirche aus lauter kleinen, bösen Geistern aufzubauen, als einen Augenblick lang eine Geschichte zu glauben, die nicht in die Vernunft Ihrer Religion passt. Sprechen Sie von dem Anteil, den ich von den Schmuggelgeldern nehme? Allerdings. Dann merken Sie sich. Meine Kirche hier wird nicht aus bösen Geistern aufgemauert, sondern aus den kleinen und großen Sünden des Menschen. Alle Kirchen der Welt sind von der Sünde erbaut worden. Eine klare Rechnung. Hier die Sünden, dort die Ziegelsteine. Eine genau errechnete Religion. Man hat den Eindruck, dass die Priester dieser Religion ihre Blicke nicht mehr von ihrer Rechnung abwenden können. Was wissen Sie von dem Geheimnis unserer Rechnung? Von dem Allerheiligsten des Altars, das von den flehenden Mauern der Sünde umstanden wird. Es gibt auch noch Geheimnisse außerhalb des Schweigens Ihrer Kirche. In den Mauern müssen Türen sein, Herr Pfarrer. Türen nach außen. Übrigens, hier im Dorf ist ein Mann, der die Wahrheit meiner Sache bezeugen kann, wenn er nur will. Wer ist es? Der Wirt. Der Wirt? Ja, ja, unser guter Wirt. Er ist ein Tagträumer. Er kommt in die Kirche wie alle anderen, aber ich habe schon immer vermutet, dass er außerdem noch seine eigenen Wege geht. Er ist ein Mann. Ist das etwas Besonderes? Ja. Männer sind selten. Ein Mann, das ist jemand, der zusehen kann, wie das Licht ihn verlässt. Ich bitte Sie, gehen Sie noch heute zum Wirt. Herr Pfarrer, es eilt. Ja, er verleitete mich zu einem Gespräch, nachdem er mir seine absurde Geschichte erzählt hatte. Ein paar Mal war ich drauf und dran, die Unterhaltung abzubrechen. Aber dann tat er mir immer wieder leid. Schließlich brachte ich ihn zur Türe. Ehe er ging, sagte er mir, während er schon draußen auf der finsteren Straße stand, etwas, was mich im letzten Moment doch aufhorchen ließ. Seien Sie mir nicht böse, Herr Pfarrer. Wissen Sie, ich stamme aus einem Land, in dem noch an Geister geglaubt wird. Ihre Stimme hat einen fremden Klang. Sie hat den Klang der Stimmen, die über die Wolkenspiegel der masurischen Seen hingesprochen werden. Sie hat etwas Verhallendes und Totes, weil sie über den Wasserhimmeln auf nichts trifft, als auf die einsamen, dünnen Wälderlinien am Horizont. Dann haben Sie also keine Heimat mehr. Meinen Sie, weil heute die Kosaken ihre Pferdchen in den masurischen Seen tränken? Mich kann nichts hindern, die Lichter wiederzusehen, die nachts auf den Wassern im Osten leuchten. Glauben Sie an herumirrende Seelen, Herr Pfarrer? Es gibt sicherlich Seelen, die keine Ruhe finden. Aber ich glaube nicht, dass man sie sehen kann. Bei uns in Masuren sieht man sie. Und mit diesen Worten verschwand er in der Dunkelheit. Diese Worte waren keine Worte mehr, sondern ein Köder über einem unsichtbaren Haken. Ich habe angebissen. Ich zog meinen Mantel an und ging zu Ihnen, Sie Spintisierer. Herr Pfarrer. Ich weiß, dass Sie Fäden aus müßigem Tiefsinn und Tresterschnaps über unser Dorf spinnen. Aber vielleicht ist in Ihrer Faulheit etwas Lebendigeres als in dem stumpfen Paternosterfleiß der vielen, die jeden Sonntag die Messe in den Bauch ihres Unglaubens hinabschlingen. Herr Wirt, ich frage Sie nun, ist an der Geschichte etwas dran? Wissen Sie etwas, was ich nicht weiß? Was steckt hinter dem ganzen Gerede vom Unsichtbaren? Es waren viele Fragen auf einmal. Ich wollte schon antworten, dass ich den, der sich Karl nennt, einfach für einen armen Irren halte, als mir einfiel, dass die Irren manchmal recht haben. Sehr oft wird durch den Mund eines Menschen, der ein wenig schwach im Kopf ist, die Wahrheit ausgesprochen. So schwieg ich. Wir schwiegen und blickten vor uns hin, auf die dunkle, abgenützte Tischplatte, im trüben Funzellicht meiner dreckigen Kneipe, der ich bitteres Bier ausschenke. Da hörten wir das Zeichen. Warum schlug mich eine Spur in Bann? Hat ein Zeichen im Eis mich berückt? Meine Sehnsucht wird im stummen Tann von Ginster und Schnee erstickt. Ein paar Augenblicke saßen wir regungslos. Dann fuhren wir auf. Was war das? Das war Juli. Aber woher kam Ihre Stimme? Nicht aus dem Haus. Auch nicht von der Straße? Von viel weiter her. Und doch so merkwürdig nah. Wie aus einer Welt, die es gar nicht gibt. Es gibt diese Welt oben in den Wäldern. Auf dem Schwarzen Mann, meinen Sie? Ja. Unsinn. Das ist viel zu weit weg. Man kann es hier im Dorf nicht hören, wenn dort oben gesungen wird. Und doch kam es von dort. Sie glauben, die Juli ist mitten in der Nacht auf dem Schwarzen Mann? Sie sagte, sie ging ins Kino. Sie hat gelogen. Sie ist zu dem anderen gegangen. Zu welchem anderen? Zu dem Stummen. Zu Lester. Kommen Sie, wir müssen sofort hinauf. Sie ist in Gefahr. Jetzt? Um diese Stunde dort hinauf? Das war kein Gesang, Herr Pfarrer. Das war ein Hilferuf. Sie haben recht. Das Lied hörte sich an, als sei der Mensch, der es sang, in Not. Ich glaube, dass Juli nicht gesungen, sondern geschrien hat. Aber der Unsichtbare hat ihren Schrei in Gesang verwandelt und zu uns gebracht. Er wollte uns ein Zeichen geben, dass wir ihr helfen sollen. Jetzt weiß ich also, dass Sie an den Unsichtbaren glauben. Kommen Sie! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich komme mit. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, der Herr Pfarrer und ich. Als wir durch das Dorf hetzten, unter den Bäumen des Bauernwaldes hin, an meiner Fichtenschonung vorbei, die Straße zum Kamm hinauf, hörten wir eine Weile nichts als das stoßende Keuchen unserer Lungen, bis wir uns zu langsameren Schritten zwangen. Diesmal lag das Hochmoor im blassen Licht eines Halbmondes. Ich erzählte dem Herrn Pfarrer nicht, was ich im Oktober hier erlebt hatte, er hätte es mir doch nicht geglaubt. Das kalte Licht des toten Mondes spiegelte sich in den Pfützen auf der Straße. Auf einem Kreuz, an dem wir vorbeikamen, hing ein Stahlhelm und darunter stand unbekannter Soldat. Juli! Juli! Es blieb alles still. Mussten wir wirklich bis in die Mitte der Finsternis gehen, um Juli zu finden? Es war ein weiter Weg. Ich habe gewartet. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe mein schönstes Kleid angezogen. Lass es mich ansehen. Ich kann im Mondlicht die Farbe nicht erkennen. Es sieht schwarz aus. Es ist blau. Blau? Ja, jetzt sehe ich es. Ein nächtliches Blau. Blau wie die Weiden des Landes ohne Grenzen. Du meinst wie das Gras von Kentucky? Ja. Das ist aber unpraktisch. Unpraktisch, warum? Stell dir vor, du bist draußen auf den Weiden bei den Pferden und ich blicke aus dem Fenster unseres Hauses nach dir aus. Dann kann ich dich ja gar nicht vom Gras unterscheiden. Ich werde dir winken. Meine Arme sind nackt, du wirst sie sehen können. Ja, deine Arme sind nackt. Frierst du nicht? Es ist kalt. Nein, das Gehen hat mich warm gehalten. Nur meine Beine sind ein wenig müde. Es sind nur noch 100 Schritte bis zum Wald dort drüben. Ist das der schwarze Mann? Ja. Ich habe gar keine Furcht mehr. Es war nicht recht von dir, das Mädchen zu rufen. Uns blieb keine andere Wahl. Wir laden eine Schuld auf uns. Ich habe schon vergessen, was das ist. Eine Schuld. Liebst du Juli wenigstens? Wenn Liebe die Erinnerung an eine Blüte ist, an eine Blüte unter den schwarzen Strähnen des Regens im Herbst, ja, dann liebe ich sie. Wenn ich mich recht erinnere, so ist Liebe noch etwas anderes. Ich glaube, auch sie liebt nicht mich, sondern das blaue Grasmeer der Ferne, das hinter mir auftaucht. Lester? Ja? In ein paar Augenblicken werden wir uns nicht mehr sehen. Ich weiß. Komm mit mir nach Kentucky. Es geht nicht. Begleite du mich nach Masuren. Ich kann nicht. Eines Tages wird das Mädchen kommen und mich in Kentucky suchen. Dann leb wohl, Lester. Lebe wohl, Karl. Mit wem hast du gesprochen? Deine Lippen haben sich bewegt, aber diesmal habe ich deine Stimme nicht gehört. Es war ein Selbstgespräch. Wir sind gleich da, Juli. Die Bäume, auf die wir zugehen, sind ganz schwarz. Schwarz wie Küsse, die man spürt. Sind Küsse etwas so Dunkles? Sie sind schwarze Blitze. Sie zerreißen das leere Weiß des Nichts mit dem Feuer der Wirklichkeit. Dann lass uns schneller gehen, Lester. Unruhe trieb uns voran. Die Straße näherte sich dem Waldstück, das Schwarzer Mann heißt. Von dort sind es noch 2 Stunden bis zu unserem Dorf im Süden und wieder 2 Stunden bis zu einem einsamen Forsthaus im Norden. Dazwischen gibt es keine menschliche Behausung. Wir kamen an die ersten Bunker. Ihre gesprengten Betonplatten wuchsen entlang der Straße im Mondlicht immer mächtiger auf. Der Pfarrer blieb plötzlich stehen. Wir müssen die Bunker durchsuchen. Haben Sie eine Waffe bei sich? Nein. Wir werden bestimmt keine brauchen. Wahrscheinlich hatte er recht. Aber man musste immerhin mit der Möglichkeit rechnen, dass sich in den Kasematten ein Verbrechen abgespielt hatte. Wir bahnten uns mühsam Wege in das Gewirr aus Betonbrocken und verfilztem Eisengestänge. Die meisten Bunker waren so gründlich gesprengt worden, dass an Eindringen nicht zu denken war. Zwischen den Baumstümpfen standen jetzt auch hohe Skelette von Bäumen, bleich in der Dunkelheit. Gegen den Wald zu sahen wir einen Bunker im freien Feld stehen. Er sah ziemlich unbeschädigt aus. Vermutlich hatte man ihn stehen lassen, weil das Feld rings um ihn vermint war. Sollen wir den auch noch riskieren? Der Wald hinter dem Bunker. Ist das der Schwarze Mann? Ja. Da müssen wir hinüber. Aber die Minen. Ich sah nur, wie der Pfarrer mit den Schultern zuckte. Wir verließen zusammen die Straße und schritten über das sumpfige Gelände. Das Schild mit der Aufschrift Vorsicht Minen und dem französischen Wort Danger war längst umgesunken und verging im fauligen Grund. In den Bombentrichtern stand das Wasser. An den Rändern der Trichter wuchs das Wollgras. Es schimmerte phosphoreszierend in der Dunkelheit. Der Bunker war in der Tat fast unversehrt. Wir stießen die Eisentür auf, Finsternis. Das Licht meiner Taschenlampe schnitt ein paar herumliegende Munitionskästen aus der schwarzen Stille. Es geriet an ein Tischbein, wanderte zur Platte des Tisches hinauf und fand das Schachbrett mit den Figuren darauf. Mein Gott. Seltsam. Das ist das Schachspiel, das ich für Karl und Lester besorgt habe. Sehen Sie, die weiße Königin hat den schwarzen König matt gesetzt. Sie können nicht weit sein. In der Dunkelheit konnte ich nur ahnen, dass der Pfarrer sich bekreuzigte. Wir traten wieder ins Freie. 100 Schritte vor uns wuchs die schwarze Mauer des Waldes auf. Wir gingen über das tote Baumfeld auf sie zu. Der Nachthimmel über uns war bleigrau, denn von der Grenze her hatte sich Gewölk vor den Mond geschoben. Unter den Fichten am Waldrand erblickten wir Juli. Sie kniete bewegungslos auf dem Boden. Neben einer ebenso bewegungslosen Gestalt. Nachträglich wundere ich mich immer noch darüber, dass wir sie nicht angerufen haben. Wir gingen leise auf sie zu. Sie blickte unverwandt in die leeren Augenhöhlen von Lesters Schädel. Sein amerikanischer Stahlhelm war ein wenig verrutscht. Ein paar Schritte von ihm entfernt lag Karls Skelett. Als der Pfarrer die Reste seiner Uniform berührte, zerfielen sie zu Staub. Er hob das eiserne Kreuz auf, das ganz rostig geworden war. Ich habe es gewusst. Das haben Sie also vermutet? Ja. Karls letzte Worte waren keine Worte mehr, sondern ein Köder über einem unsichtbaren Haken. Ich habe angebissen. Glauben Sie an herumirrende Seelen, Herr Pfarrer? Es gibt sicherlich Seelen, die keine Ruhe finden. Aber ich glaube nicht, dass man sie sehen kann. Bei uns in Masuren sieht man sie. Aber warum hat Karl uns nicht gesagt, was mit ihm und Lester los war? Warum haben sie dieses Versteckspiel getrieben? Weil sie gefunden werden wollten. Weil uns die vergessenen Toten des Krieges nicht die Arbeit abnehmen können, sie zu suchen. Und weil wir es nicht geglaubt hätten. Was ich mich frage ist, warum ausgerechnet dieses Mädchen außersehen war, sie zu finden. Sie war ausgezählt. Sie konnte die Sprache des Stummen hören. Wir gingen zu Juli hin und schüttelten sie sanft. Sie war nicht bewusstlos, sondern nur einfach ohne Laut. Wir fassten sie an und richteten sie auf. Man darf der Hysterie von Frauen nicht nachgeben. Übrigens folgte sie uns widerstandslos. Wir gingen lange durch die Nacht. Als wir ins Dorf zurückkamen, begann sich der Himmel im Osten schon hell zu färben. Wir haben Karl und Lester heute Morgen nach dem Hochamt auf unserem Dorffriedhof begraben. Da ihre Körper in geweihter Erde ruhen, sind ihre Seelen frei zu wandern, wohin sie wollen. Der Herr Pfarrer hat am Grab sehr schön gesprochen. Als die Leute sich verlaufen hatten, trat ich auf ihn zu. Ich hatte noch eine Frage an ihn. Herr Pfarrer, glauben Sie, dass die beiden ihn wirklich gesehen haben? Wen? Den Unsichtbaren. Ach so, den. Schon möglich. Wer ist er? Fragen Sie doch nicht. Sie kennen seinen Namen so gut wie ich. Er hatte recht, ich kannte ihn. Das war am Vormittag. Und nun ist es Sonntagnachmittag und spät im Herbst. Der Apfeltrester dünstet wie Nebel aus dem neuen Schnaps. Ich habe 2 Stunden zugesehen, wie sich die blasse Sonne vor meinem Fenster zurückzog. Lange habe ich gewartet. Endlich sandten die Hügel eine Botschaft. Ein paar Silben aus Ginster und Schnee. Wie hingemurmelt über die Gräber von Karl und Lester. Ja, die Hügel sprachen wieder. Befreit von der Bürde der wandernden Seelen, seufzten sie erleichtert auf. Aber für Juli enthielt ihre Botschaft kein Wort des Trostes. Ich werde Juli nie mehr singen hören. Ein Mädchen, das einen Geist geliebt hat, kann keinen lebendigen Mann mehr lieben. Kein Trost. Nichts als hinter dem Geklirr der Jahre aus abgewaschenen Gläsern der Traum von Kentucky. Die Toten sind grausam.